Brief an einen Freund in Frankreich. Bitte mach den Brief deinem Bruder zugänglich und, wenn ich darum bitten darf, mach eine Kopie und schicke sie an Ingrid. Sie hat kürzlich das Format ihres täglichen elektronischen Bulletins, das sie Zündelgramm nennt, geändert. Sie sagte mir, sie wolle, dass die Leute meine authentische Stimme hinter den Gefängnisgittern über Ausschnitte heraushören, die sie aus Kopien meiner Briefe zusammenstellt. Zuerst war ich skeptisch und überlegte, ob sie damit nicht einen Fehler macht. Schließlich habe ich kein Radio, kein Fernsehen, keine Zeitung, außer wenn einer der freundlicheren Wärter mir erlaubt, ein weggeworfenes Stück Papier von der Müllablage neben der Dusche aufzuheben. So kriege ich meine Nachrichten aus dem Mülleimer. Welch eine angemessene Quelle. Es ist immer das gleiche ekelhafte Zeug. Inserate voll von spärlich bekleideten jungen Frauen, die ihre zweifelhaften Dienste anbieten. Hitler und Dr. Goebbels haben in ihrem langen Kampf um die Macht die Leute hinter diesen Ausbeutungsmachenschaften entlarvt. Die gleichen, die in der Septembernummer dieses Jahres vom National Geographic Magazine beschrieben werden, die ukrainische Frauen zur Prostitution nach Israel bringen und sie an Bordelle im ganzen Mittleren Osten vermieten. Es hat sich also nicht viel geändert. Ich vermisse wirklich nicht den Angriff auf meinen Geist durch den Lärm der Zivilisation, dem die Gefangenen unserer Gesellschaft den ganzen Tag über ausgesetzt sind. Tatsächlich bin ich so verloren in der Stille meines Raumes, das heißt meiner Zelle, dass ich mir einbilde, ich sei ein Mönch in einem dieser mittelalterlichen europäischen Klöster. Ich scherze nicht und mache mir die Dinge nicht leicht. Auch mache ich nicht gute Miene zum bösen Spiel. Ich kann mich derart in meine Studien oder meine Schreiberei und Zeichnerei versenken, dass ich zu Zeiten meine Umgebung völlig vergesse. Nur mein orangefarbener Overall sagt mir, dass ich in der Tat Höchstsicherheitshäftling bin. Fast so wie Martin Luther auf der Wartburg, der an seinen 95 Thesen feilte und dazu noch Bibeltexte übersetzte. Übrigens bin ich tatsächlich auf die Wartburg gegangen und dann in die Kirche, wo Martin Luther seine Thesen annagelte. Da ich ernst bin, habe ich das nicht heimlich bei Nacht getan. Ich habe eine Gruppe von englischen Reportern und französischen Kameraleuten mitgenommen und symbolisch den Leuchterbericht 1989 genau vor der Tür hochgehalten, wo Luther so wirkungsvoll seinen Auftritt hatte, 500 Jahre vor mir. Ich konnte meinen Leuchterbericht nicht an jene berühmte Tür nageln, weil das deutsche Vasallenregime die ganze massive Tür mit einer dicken Metallplatte abgedeckt hat. Und um doppelt sicher zu gehen, dass niemand in Versuchung kam, eine zweite Reformation gegen die falsche weltliche Holocaust-Religion dieses Zeitalters einzuleiten und dort Leuchterberichte anzunageln, stellten sie einen hohen Zaun aus soliden, mehr als 2 Zentimeter dicken Eisenstäben etwa 2 Meter vor der Tür auf, zu hoch und zu gefährlich zum Übersteigen. Da stand ich nun, wie der tapfere Mönch, sogar fast genauso kahlköpfig und rundlich wie er, und hielt meinen Leuchterbericht hoch, während Touristen glotzten und die Kameras schnurrten. Dann gab ich den Reportern die Hefte, signierte und datierte sie mit einer Floskel und war fort, ehe die immer wachsame deutsche Gedankenpolizei eintraf. Ich kann dir versichern, dass diese Einkerkerung bereits ein Pyrrhussieg für meine Verunglimpfer und die Handlanger des Teufels auf dieser Erde ist. Ganz gleich, wie viele Monate oder gar Jahre sie mich aufgrund ihrer zusammengeklaubten Beschuldigungen eingesperrt halten. Nicht in meinen wildesten Träumen hätte ich so viele Millionen Menschen erreichen und bewegen können, die jetzt die Information und Richtigstellung zur Kenntnis nehmen, die ich mein ganzes Leben zu verbreiten suchte. Das Internet rund um die Welt schwirrt von Geschichten über meine Abschiebung, meine Verhaftung und den Schauprozess in Toronto. Ich habe keinen Zweifel, dass eines Tages die Schlösser aufspringen und ich von hier weggehe, um wieder die Wahrheit, wie ich sie kenne, hinauszutragen. Alles, was ich tun muss, ist, meine Gefühle zu beherrschen, Entwürdigungen zu übersehen, die gegen mich verhängten Schikanen als zeitweilige Unbequemlichkeiten hinzunehmen und fortzufahren, meine Arbeit weiterhin unter den einschränkenden Verhältnissen des Aufenthalts im Gefängnis zu tun. Ich bleibe dabei, mich auf bessere Dinge zu freuen, die kommen werden, mein Herz und meinen Geist nach Zeiten zu durchsuchen, in denen ich geirrt haben dürfte und zu geloben, es das nächste Mal besser zu machen, wenn die Gelegenheit sich wieder neu zeigt. Ich fühle einen inneren Frieden, mehr als irgendwann draußen, soweit ich mich erinnern kann. Ich habe kein Gefühl schicksalsergebener Resignation. Ich nehme die Verhältnisse als zeitweilige Turbulenz auf meiner Flugbahn an, wie ein Flugzeug in einem Gewitter. Brief an einen jüdischen Universitätsprofessor in Frankreich. Ich war sehr erfreut, Ihren Brief vom 1. Oktober 2003 in meiner Gefängniszelle zu erhalten. Es war freundlich von Ihnen zu schreiben und mir Ihre Hilfe anzubieten. Es muss so sein, dass meine Gebete erhört worden sind. Ich habe ein schwieriges und ein weniger schwieriges Projekt für Sie. Ich wäre für Ihre Hilfe dankbar. 1981 sprachen Sie freundlicherweise auf ein 90-Minuten-Band eine Erklärung der Rolle und der Wirkung Adolf Hitlers als Befreier des deutschen Volkes. Ich benutzte es bei meinem Prozess um die Postrechte, den ich 1982 gewann. Die Essenz des Bandes war, dass Hitler eine begeisternde Wirkung auf sein Volk hatte. Sie sagten, sie konnten es in den entspannten, fast befreiten Gesichtszügen der Menschen klar sehen, als wenn sie in einer religiösen Trance oder Verwandlung seien. Ich arbeite an einem Essay, das den Versuch macht, zu zeigen, dass der Nationalsozialismus auf vielerlei Weise ein religiöser Ausdruck war, fast wie eine neu aufgelegte, modernisierte Form des Christentums, mit der Wiederherstellung von Respekt für Mädchen und Frauen, Achtung vor Vätern und Müttern, Bescheidenheit in Kleidung, Zurückhaltung in sexuellen Sitten, ehrliche Arbeit, Reinheit, Liebe zu Musik und schöner Kunst, Verbannung von Klassenkampf, Liebe zum Land, zur Pflicht, zur Ehre. Wenn Sie mir helfen könnten, Ihre Gedanken wiederzufinden. Das Band von 1981 war schön, überzeugend und beredt. Ich erkenne viele Parallelen in Hitlers früherem Leben und Laufbahn mit der Rolle Christi. Christus speiste die Menge mit Brot und Fisch. Hitler speiste sie durch Lösung der Frage der Arbeitslosigkeit. Christus heilte die Lahmen und Kranken. Hitler gab ihnen kostenlose Gesundheitsdienste und heilte ihre Verzweiflung durch Arbeit wie auch durch Spiele, große Schaustellungen mit Singen und Marschieren. Würden Sie mir bitte Ihre Meinung dazu sagen? Zweitens habe ich mehrere Monate lang darüber nachgedacht, dass wir das Profil eines Forschungsgremiums entwickeln müssen, eine Art wissenschaftlich ausgerichtete Arbeitsgruppe zur Untersuchung der psychopathischen Natur unserer Feinde. Es ist offensichtlich, dass Ihr Denken und das meine sich auf der gleichen Linie bewegen. Denn wie Sie bin ich zu dem Schluss gekommen, dass wir es mit einem geisteskranken, kriminellen Kollektiv zu tun haben. Nicht mit einer Rasse im konventionellen, altmodischen Sinn des Wortes, obwohl es viele sogenannte rassische Züge umfasst. Das war das Problem des Herangehens an die Judenfrage durch das nationalsozialistische Deutschland. Im Kontext jener Zeit hat man sich damals verständlicherweise bloß auf physische, rassische Merkmale beschränkt. Schädelform, Nase, Lippen, Haar- und Hautfarbe, die im Fall der sogenannten Juden verblüffend sind. Als ich in Israel war, sah ich schwarzhäutige, negride, abessinische und äthiopische Juden neben sephardischen, typisch arabisch-semitischen Juden wie auch blonden, blauäugigen, kasarischen Juden aus Russland. Als ich in Indien war, besuchte ich eine indische Synagoge. Und diese indischen Juden sahen in Farbe und Form genauso aus wie Inder aus Bombay. So bilden sie ein Erklärungsproblem, eine Herausforderung für die standardmäßigen äußeren Kennzeichen der Rasse im schulmäßig anthropologischen Sinn, denn sie handeln sehr wohl wie rassische Organismen. Sie handeln instinktiv als Einheit, wenn die Gruppe angegriffen wird. Das typische Merkmal eines rassischen Verhaltens. Gefängniswärter mit vielen Jahrzehnten Erfahrung haben mir gesagt, dass sie eine seltsame Erscheinung unter Häftlingen unterschiedlicher Rasse beobachten. Weiße kommen sich nicht gegenseitig zu Hilfe, wenn es unter den Häftlingen im Gefängnis eine Auseinandersetzung gibt. Sie lassen einen weißen Gefährten von den Farbigen zusammenschlagen, ohne sich einzumischen. Andererseits, wenn ein schwarzer, koreanischer oder vietnamesischer Häftling in einen Streit gerät oder angegriffen wird, schließen die Angehörigen der angegriffenen rassischen Gruppe die Reihen und kämpfen als Einheit. Juden schließen sich mit Sicherheit als eine Gruppe zusammen, wenn ein Mitglied bedroht wird. Sie handeln als rassische Gruppe, selbst wenn sie die Merkmale des Regenbogens tragen, von dunkelster Hautfarbe bis zu dem arischen Äußeren des Kasaren aus Minsk in Weißrussland. Weiße sind die einzigen, die ihre eigenen nicht schützen. Ist das nicht seltsam? Adolf Hitler war das auch gegen Ende seines Lebens klar geworden. In seinen berühmten Tischgesprächen 1943 bis 1944 nannte er sie mit bemerkenswerter Klarheit des Urteils eine Rasse des Verstandes. Das ist die beste Definition, die ich je gesehen oder gehört habe. Brief an eine Freundin in Südafrika. Ingrid schickte mir eine Kopie des Briefes, den du an meinen ewigen Kritiker auf der strammen Rechten geschrieben hattest. Wenn du die Möglichkeit hast, mir eine Kopie seiner kritischen Litanei zu senden, tu das bitte, denn er ist mit Ausschnitten in der Anklage der Regierung gegen mich aufgeführt. Er hat einen brillanten analytischen Verstand mit weitreichenden Kenntnissen, die er in Jahrzehnten des Studiums und der Beobachtung gesammelt hat. Selbstbezogen darf ich hinzufügen. Zu der Zeit, als er seine Rassepflicht hätte erfüllen sollen, wie du und ich, indem er Kinder zeugte, um wenigstens sich selbst zu ersetzen, versagte er. Während du Windeln wuschst und ich mich abrackerte, um meine Kinder in private weiße Schulen mit niedrigem Schüler-zu-Lehrer-Verhältnis zu schicken, trieb sich dieser Rassentheoretiker mit Huren herum, so dass er keinen emotionalen Einsatz zu leisten brauchte. Er wurde in Amerika geboren, spricht 3 Sprachen. Er pflegt auf geistreiche Art, jeden endlos zu kritisieren, der etwas versucht hat und scheiterte. Nun, er konnte nicht scheitern, weil er zu sehr auf sich bezogen war, um etwas zu versuchen. Gefühle sind wichtig. Menschen gehen mit Menschen um. Er beschimpfte seine Eltern, die ihn durch die Universität lotsten. Er hat ihnen nie auch nur eine Karte zu Weihnachten geschrieben. Warum hat er nicht eine Führungsposition eingenommen? Er sah gut aus, hatte schöne blaue Augen, nettes, welliges Haar, eine außerordentlich gute Gesundheit, einen feinen Verstand. Er war ein guter Gesprächspartner mit einem fabelhaften Wortschatz. Er hatte alle grundlegenden Fähigkeiten, außer dass ihm die Seele fehlte. Selbst jetzt, da ich dir diesen kurzen Brief schreibe, aufgestützt mit dem linken Ellbogen auf meiner harten Gefängnismatratze, lache ich leise vor mich hin und denke an deine gut überlegte, treffende Antwort. Wäre ich für die weiße Rasse so unnütz gewesen, so ein ärmliches Modell eines Führers, wie er behauptet, warum schenkt mir unser Feind solche Aufmerksamkeit, schon jahrzehntelang, mit Bomben, Brandstiftung, endlosen Prozessen? Und nun dieses? Du hattest recht mit dem, was du über mich sagtest. Ich habe nie Feuer im Bauch gehabt oder Fanatismus im Herzen, um einen Haufen bierschluckender, tabakkauender, schimpfender, ungebildeter Weißer in Kanada oder Amerika zu führen. Diese Art von Rassismus ist für mich ein Gräuel. Du machst so viele gute Anmerkungen über Geschichte und Rasse. Du fasst die Wirklichkeit unserer Lage sehr gut zusammen mit der Rassenmischung, die vor sich gegangen ist, was in der logischen Schlussfolgerung, die im nationalsozialistischen Deutschland schon in der Tierzucht erwiesen wurde, heißt, dass man zurückzüchten kann. Zurück zur ursprünglichen Spezies, zur Grundrasse bei Mensch und Tieren. Ich lese eben eine Geschichte, mit einem Foto ergänzt, eines seltenen italienischen Zuchtpferdes, das aus dem Gewebe seiner Mutter, du hast es geahnt, durch Klonen gezeugt ist. Das kleine Fohlen war gesund, gedieh und konnte auf natürliche Weise mit einem männlichen Tier seiner Art gepaart werden und so eine Herde verjüngen. Also ist nicht alles verloren. Noch nicht. Die wissenschaftlichen, technologischen Möglichkeiten eröffnen sich erst jetzt, gerade rechtzeitig, wenn wir sie benötigen. Alles, was zwischen uns und einer besseren, helleren, gesünderen Zukunft steht, ist die Frage, können wir den politischen Willen aufbringen, die notwendigen Werkzeuge zu schmieden, um unser Überleben zu sichern. Ich sage, ja, wir werden. Ich baue auf unseren Willen zu leben. Wir können von dem Abgrund der Herunterzüchtung zurückweichen. Und wenn wir den Willen entwickeln, sowie die politischen Einrichtungen und Mechanismen, können wir uns in einer sehr kurzen Zeitspanne wieder erschaffen. Zurück zu einer weniger verschmutzten, weniger vermischten Vielfalt. Der Wille zur Macht, der Wille zum Überleben ist alles, was notwendig ist. Wie du so treffend aufgezeigt hast, die Vorstellung des 19. Jahrhunderts von einer deutschen Rasse, von einer britischen Rasse, ist Humbug. Du hast es richtig ausgedrückt. Wenn es weiß aussieht, weiß denkt, weiß spricht, sich weiß verhält, dann ist es wahrscheinlich auch weiß. Nach meiner Erfahrung habe ich weniger Weiße als Mazedonier, Bulgaren, Sizilianer, Spanier und Portugiesen gefunden, die weit entschiedener in der Verteidigung ihrer weißen Werte sind, als die vollbrüstigen, blauäugigen, blonden Bomben, die mit jedem Basketballspieler und Hip-Hop-Star schlafen gehen. Man schaue in die amerikanischen Zeitschriften. Was Rassisten betrifft, die über Drecksleute reden, ich betrachte das als unter der Würde von anständigen weißen Menschen. Weiß zu sein ist für mich ein Vorrecht und auch eine heilige Pflicht, mich so zu verhalten, wie es einem weißen Menschen entspricht. Diese ganze Rassenfrage muss neu überdacht und bewertet werden. Auch hier zähle ich auf unsere immer größere Einsicht in Genetik und Vererbung, aber auch in das Mysterium der arischen Seele, einer Dimension, die nicht immer nur im nordischen Idealtyp der Vergangenheit zum Ausdruck kommt. Brief an einen Mitrevisionisten. Ich habe ein ausgeprägtes Interesse gefunden an dem geistigen Zustand, den man Psychopathie nennt. Dr. Robert Hare, ein kanadischer Psychologe, ist der erste Fachmann der Welt für diese Verwirrung des Menschen. Er hat 40 Jahre mit der Erforschung von Soziopathen/Psychopathen im kanadischen Gefängnissystem verbracht und dann ein sehr gut geschriebenes und dokumentiertes Buch darüber verfasst mit dem Titel Without Conscience. Es kostet $20 und kann über Amazon im Internet bestellt werden. Dr. Hares Buch könnte dir viel Arbeit und Forschung ersparen. Der bemerkenswerteste Teil seiner statistisch untermauerten Feststellung ist, dass volle 62% der kanadischen Gefängnisinsassen sich als Psychopathen erweisen und all deren klassische Merkmale in ihren Einstellungen und ihrem Verhalten zeigen. Alle sind ausgreifend, räuberisch, gewaltsam und abartig. Und dann kommt der schockierende Teil. Legt man diese psychopathischen Merkmale an die Schriften und insbesondere die Reden und Aktivitäten von Karl Marx, Lenin, Trotzki, Jagoda, Eisner, Bela Kun, Ilja Ehrenburg, Morgenthau, Menachem Begin, Jabotinsky, der Stern Gang, Irgun, Moshe Dayan, Ariel Sharon und selbst Netanyahu und jetzt der Neokons an, wirst du genau das beschriebene Persönlichkeitsprofil erkennen. Es ist deutlich sichtbar in Aktion. Da wir es auch bei nicht-jüdischen politischen Führern sehen, jedoch in einem weniger ausgeprägten Maße, sprechen wir von einem Zustand unabhängig von Rasse und Nationalität. Dass diese Geisteshaltung, die ihr Yassin, Sabra und Shatila und vor kurzem Jenin bewirken kann, ist ein weiterer Beweis für meine Behauptung, dass, wenn die Welt nicht anfängt, dieses globale Problem ernsthaft zu erforschen und von diesem sich bietenden Ausgangspunkt her anzugehen, wir nie in der Lage sein werden, die Probleme befriedigend zu lösen. An jedem Tag vor Gericht sehe ich diesen brillanten, gerissenen und teuflischen Irrsinn gegen mich am Werk. Wir stehen einer globalen Machtergreifung durch kriminell geisteskranke Menschen gegenüber. Wir werden für immer mit den Myriaden von Symptomen beschäftigt und dem Versuch, sie zu behandeln und kommen nie mit der tatsächlichen Ursache in Berührung. Einer geistigen Abnormität, die, obwohl sie rund um uns und vor unser aller Augen sich darstellt, nie als geistige Abart benannt wird, aus Furcht vor den Juden. Eine Angst, die so gegenwärtig heute in Washington D.C. und Ottawa ist wie einst in biblischen Zeiten. Notwendig ist eine für Laien und Durchschnittsmenschen verständliche Erklärung. Wir müssen das Muster zeigen und dann Richtlinien aufstellen, wohin wir gehören und wie wir uns vor dieser räuberischen menschlichen Spezies schützen können, einer anderen Menschenart, einer Rasse des rücksichtslosen Verstandes. Dies ist ein Projekt, das mir sehr am Herzen liegt. Eine Aufgabe, zu deren Beginn du durch deine Universitätsausbildung gut qualifiziert und bestimmt bist, als Beitrag zur Besserung der Menschheit.